der zuständig als für Sie und werde das Erstgespräch mit Ihnen führen. Erstmal benötige ich ein paar persönliche Daten von Ihnen und dann sprechen wir über Ihre aktuellen Beschwerden. Falls Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mich zu unterbrechen. Wie heißen Sie denn? Ja, ich bin Marina Novak, Herr Doktor. Ich buchstabiere mal eben Novak, oder? Nicht V, W, Novak. Ja, V. Nicht Den V, W. W. Den Vornamen Marina. Ja, Sie haben recht. Wie alt sind Sie, Frau Novak? Ja, ich bin 29. Ihr Geburtsdatum bitte. Ja, 10. August 1996. Wissen Sie, wie groß Sie sind? Ja, ich bin 1,76 Meter. Ihr Gewicht bitte. Ja, soll ich sagen oder muss ich mitteilen, mein Gewicht? Ja, das ist wichtig für uns. Ja, 150 Kilogramm bin ich. 115 oder 50? 50, Herr Doktor. Ich bin Verstehe. Übergewicht, deswegen Sie haben Machen zwei Sie mein. sich deswegen keine Sorgen. Okay. Was sind Sie von Beruf, Frau Novak? Ja, ich bin Steuerberaterin, aber ich arbeite Halbzeit. Gut. Haben Sie einen Hausarzt oder eine Hausärztin? Ja, natürlich. Wie heißt er oder sie? Ja, Herr Wolfgang Stark, mein Hausarzt heißt Wolfgang Stark. Was führt Sie heute zu uns, Frau Novak? Welche Beschwerden haben Sie? Ja, Herr Doktor, ehrlich zu sagen, mir geht es schon seit Jahren richtig schief mit meinem Bauch. Ich habe immer Bauchkrämpfe. Ja, als würde Seit man einem Jahr. seit 5 Jahren vielleicht, seit Jahren, seit 5 Jahren. Ja, als Das würde ein jemand, ja. Schmerzen oder? Krämpfe habe ich, Schmerzen, Krämpfe, ja. Seit Als fünf würde Jahren. jemand zusammenquetschen. Ja. Mein Bauch Sind ist komisch. Die Beschwerden dauerhaft da oder gehen sie wieder weg? Ja, manchmal geht, manchmal kommt zurück. Momentan haben Sie Schmerzen? Ja, natürlich. Deswegen bin Könnten ich Sie. hier. Wo genau tut es Ihnen weh? Ja, ganz Bauch. Oberbauch oder Rechtsseite? Nein, ich kann nicht das beschreiben. Ganz Bauch. Also. Habe ich auch Durchfall jetzt? Seit Gestern wann haben fünfmal Sie habe ich. Durchfall? Ja, seit 3 Tagen habe ich jetzt, aber manchmal habe ich Durchfall mit Bauchschmerzen. Gestern habe ich fünfmal zum Klo gegangen. Wie sieht Ihr Stuhl aus? Wasserig. Was? Wasserig. Wie Welche Wasser. Farbe hat Ihr Stuhl? Wie Wasser. Wie Wasser. Haben Sie etwas Verdorbenes gegessen? Nein, ich esse immer gleich Sie Dinge. essen wie sonst. Ja, aber mir ist aufgefallen, dass wenn ich Milchprodukte esse, trinke, habe ich Ja. immer Bauchschmerzen. Ja, ich habe früher öfter ignoriert, aber das geht immer schief. Ich habe gedacht, das geht weg, Das aber ist wichtig für uns, diese ja. Info. Waren Sie schon beim Hausarzt deswegen oder ein Ja, anderer Arzt? letztes Jahr habe ich meine Hausarzt Mein Haus hat besucht, aber Was hat er gesagt? ja, hat mir ein Tablette geschrieben, aber hat mir nicht geholfen. Welche Tablette, wissen Sie das? Ja, es war Methospasmil. Nicht geholfen, oder? Nicht geholfen, nein. In welcher Dosis, wissen Sie das? Ja, ich erinnere mich, Herr Doktor, letzte Jahr das war. Verstehe. Könnten Sie mir bitte diese Schmerzen genauer beschreiben? Ja, Dumpf, stechend, drückend. Sie haben schon das ist krampfartig gesagt. krampfartig und ja, Drückgefühl fühle ich mich und Druckgefühl. manchmal das ist dumpf, ich kann sagen, ganz bau. Manchmal bläht sich mein Bauch auf, ja, dass ich wie ein fünfter Monat schwanger, wie Schwangerschaft. Sie haben volle Gefühl. Ja, volle Gefühl und Blähungen, ja, ich kann sagen. Mein Bauch manchmal dick geworden. Haben Sie Aufstoßen? Ja, manchmal. Wie stark sind die Schmerzen von 1 bis 10, wobei 10 am stärksten ist? Ja, nicht sehr schlimm. Jetzt habe ich vielleicht mit 5. Ist Ihnen übel? Nein, nein, habe ich kein Müssten Sie Übelkeit. sich übergeben? Nein, nein. Haben Sie Brustschmerzen, Frau Novak? Brustschmerzen habe ich nicht, habe ich Bauchschmerzen. Bauchkrämpfe habe ich. Ist Ihnen Atemnot aufgefallen? Nein, nein, habe ich keine Atemprobleme. Haben Sie Husten, Nein. Herzrasen oder Herzstolpen? Nein, habe ich nicht. Ja, das ist peinlich, aber ich muss immer pupsen. Sehr oft muss ich pupsen. Was meinen Sie Unwillkürlich. damit? Pupsen, Gas geben. Verstehe, danke. Pupsen. Gibt es irgendetwas, das die Beschwerden schlimmer oder besser macht? Sie haben schon gesagt, nach der Milcheinnahme wird es schlimmer. Ja, nach dem Milchprodukt, wenn ich trinke, wenn ich Eis esse, wenn ich ein Süßigkeit Milch esse, ich Joghurt fühle oder diese Käse? Schmerzen immer. Haben Sie Fieber? Nein, nein, nein, habe ich kein Fieber. Haben Sie Schüttelfrost, Nachschweiß? Nein, habe ich nicht. Wie ist Ihr Appetit? Ja, seit 3 Tagen kann ich nicht gut essen, wegen vielleicht Durchfall oder ja, mit Bauchkrämpfe, man kann nicht essen, Herr Doktor, wissen Sie schon. Ja, verstehe. Haben Sie in letzter Zeit ab- oder zugewonnen? Ja, vielleicht 2 oder 3 Kilo habe ich. Ich weiß nicht genau, aber Abgenommen, ich, oder? ja, abgenommen. In welchem Zeitraum haben Sie abgenommen? In letzter Jahr, ich kann sagen, oder letzten 2 Jahren. 2 oder 3 Kilo, ich weiß nicht, aber Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Wasser lassen? Was meinen Sie? Ich meine Urin. Wie ist Ihr Urin? Mein Urin ist gelb. Ja, wie oft gehen Sie zur Toilette? Haben Sie Ja, biraz. Schmerzen Nein, dabei? aber kann ich Schmerzen. Ich gehe immer gleich 3 oder 4 Mal Verstehe. pro Tag. Uff. Gut zu hören, Frau Novak. Haben Sie Schlafstörungen? Ja, gestern muss ich zum Klo gehen. Deswegen, ich könnte nicht gut schlafen gestern Abend. Wegen Durchfall, oder? Ja. Haben Sie Einschlafstörungen oder Durchschlafstörungen? Ja, ich musste aufwachen wegen Hm. Bauchkrämpf. Ja. Was haben Sie gestern gegessen? Oder Gestern. getrunken? Ja, haben Sie Milch getrunken? Ja, ja, ich habe ähnliche Schmerzen seit 2 oder 3 Tagen. Vor 3 Tagen habe ich ein Milchprodukte gegessen, ja, mit Joghurt und es war Süßigkeit. Verstehe. Haben Sie irgendwelche chronische Erkrankungen, Frau Novak? Nein, ich bin gesund, aber ich bin übergewicht. Deswegen kann ich Ja. nicht gut bewegen. Verstehe. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente? Ich nehme regelmäßig Verhütungsmittel. Welche Tablette nehmen Sie? Jasmin. Yasmin. Jasmin Tablette mit Jod. In welche Dosis wissen Sie das? Ja, ich weiß nicht, Herr Doktor. Wurden Sie schon einmal operiert? Ja, als ich Kind war, wurde meine Mandeln entfernt. Wie alt waren Sie? Ja, ungefähr 8. Hatten Sie noch andere Operationen? Nein, ich habe einmal operiert, aber als ich Kind war, habe ich wegen Durchfall im Krankenhaus geblieben, 5 Tage, als ich Fünf fünf Tage. war. Wegen Wegen Durchfall, Durchfall. ja. Haben Sie irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeiten? Ich habe Pollenallergie. Wie reagieren Sie darauf? Ja, mit Schnupfen und Jucken. Juckreiz. Rauchen Sie, Frau Novak? Nein, nein, niemals habe ich geraucht. Niemals. Gut zu hören. Trinken Sie Alkohol? Ja, ich trinke am Wochenende ein Was Schnaps oder trinken Sie? ein Bier. Ein Schlaps bedeutet ein Glas, oder? Ein Schnaps, ein Flasche Schnaps oder ein Flasche Bier. Ein Flasche. Nur am Wochenende. Jedes Wochenende, oder? Manchmal jeden, Jeden, manchmal jeden. so einmal pro 2 Wochen. Nehmen Sie die folgende Frage nicht persönlich, aus medizinischen Gründen fragen wir immer, haben Sie Erfahrung mit Drogen? Nein, nein, nein, niemals. Gut. Sind Sie verheiratet, Frau Novak? Ja, ich bin verheiratet. Leben Sie mit Ihrem Mann zusammen? Ja. Haben Sie Kinder? Ich habe ein Kind. Ist er oder sie gesund? Ja, er ist gesund. Gut. Herr Doktor, mit Geburt habe ich viel Kilo abgenommen und ich zugenommen. Ich habe 40 Kilo zugenommen und nach dem Geburt konnte ich nicht einnehmen. Wir haben eine Abteilung nach der Untersuchung. Sie können hier eine Beratung nehmen. Ich kann es organisieren. Machen Sie sich deswegen keine Sorgen, bitte, Frau Novak. Okay, vielen Dank. Gibt es irgendwelche chronische Erkrankungen bei Ihrer Familie? Ich meine, Ihre Mutter, Ihr Vater oder Ja, Ihre Geschwister. mein Vater ist leider mit 50 an Dickdarmkarzinom verstorben. Mein Beileid, tut mir leid zu hören, Frau Novak. Und Ihre meine Mutter Mutter? leide an Bluthochdruck seit 15 Jahren. Haben Sie Geschwister? Ich habe einen Bruder. Ist er gesund? Ja, er ist auch übergewicht. Ja, kann das genetisch sein, Herr Doktor, übergewicht zu sein? Oder? Ja, es könnte sein, Frau Novak. Es könnte Okay. sein. Genetische Veranlagung ist wichtig. Sind Sie vollständig geimpft? Ja, vollständig. Ja, ich Meine habe alle gegen Impfungen. Kinderkrankheit, Covid-19. Ja, ich habe alle Impfungen gehabt. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Ja, letzter waren wir im Spanien im Urlaub. Verstehe. Meinerseits habe ich alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie noch etwas hinzufügen, Frau Novak? Ja, ich kriege mit Bauchkrämpfen seit 5 Jahren, Herr Doktor. Gibt es eine Lösung? Was vermuten Sie? Ja, wie gesagt, wie ich gesagt, machen Sie sich deswegen keine Sorgen. Das ist nur ein Anamnesegespräch. Jetzt wir werden eine körperliche Untersuchung durchführen. Und gegebenenfalls, ich werde Blut abnehmen und wir würden operative Diagnostik veranlassen. Mit dem Ergebnis können wir mehr über sprechen, Frau Novak. Ja, ich habe im Internet gelesen, dass Koloskopie kann nötig sein. Werden Sie ein Koloskopie durchführen? Wie gesagt, es ist zu früh, etwas Genaues zu sagen. Nach dem Ergebnis wir können entscheiden, ob eine Koloskopie nötig ist. Ja, Koloskopie, ich habe Angst über Koloskopie. Ich habe im Ja, Internet gesehen, das hat mir. machen Sie sich deswegen keine Sorgen. Wir können Beruhigungsmittel verabreichen. Ja, es ist ein schmerzhafte Therapie, aber wir können Beruhigungsmittel verabreichen. Deswegen machen Sie sich keine Sorge, bitte. Ja, ich habe auch sterben gedacht. Mein Vater ist sehr jung gestorben. Er war auch übergewicht und plötzlich hat er sterben. Ist er versterben, gestorben. Habe ich auch Risiko zu sterben, Herr Doktor? Ja, es ist zu früh, etwas Genaues zu sagen, aber wir tun alles für Sie. Okay, Herr Doktor, vielen Dank. Gerne, gerne. Ich würde Ihnen gerne eine neue Patientin vorstellen, die ich eben in der Notaufnahme gesehen habe. Hätten Sie kurz Zeit? Ja, welche Symptome hat die Patientin oder der Sie Patient? hat krampfartige Bauchschmerzen. Okay, und Ja. zwar, Ja, Sie können eine kurze Aufklärung machen. Ja, es geht um Marina Novak, eine 29-jährige Patientin, geboren am 10.8.1996, 1,76 groß, Siebzig. ja, 76 groß, 150 Kilogramm schwer. Sie stellte sich bei uns vor aufgrund seit 5 Jahren bestehender, zunehmender, drückender, krampfartiger Bauchschmerzen oder Abdominalgie im ganzen Bauch. Die Schmerzintensität wurde mit 5 von 10 bewertet. Sie sei für diese Beschwerden schon beim Hausarzt gewesen. Er habe Methospasmil verschreiben. aber es hat ihm nicht geholfen. Er teilte mit, die Beschwerden sind nach Milchprodukteinnahme verschlimmert. Als Begleitsymptomen liegen Meteorismus, Vollegefühl vor. Die Frage nach Husten, Herzrhythmusstörungen, Brustschmerzen wurde verneint. Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Inappetenz. Seit 2 bis 3 Tagen wegen dieser Schmerzen sowie Diarrhoe seit 3 Tagen und Insomnie wegen der Bauchschmerzen. An Vorerkrankungen Ja, Blutinstitut. ich habe nicht besonders gefragt, aber ich habe über Stuhl gefragt. Es war nur wasserig und wie Wasser. Er wurde mit wie Wasser beschreibt. Okay. Er habe keine Vorerkrankungen. Er nehme regelmäßig Jasmin für Verhütung. Bei ihm wurde mit 8 Jahren eine Tonsillektomie durchgeführt und er habe wegen Diarrhoe 5 Tage station er wurde wegen Diarrhoe 5 Tage stationär behandelt, als er Kind war. Er habe eine Allergie gegen Pollen, die sich mit Pyrosis und Hautausschlag äußert. Sie ist Nichtraucherin. Sie trinke ein Flasche Schnaps oder ein Flasche Bier wochentlich. Drogenkonsum wurde verneint. Sie ist verheiratet. Sie lebt mit seinem Mann zusammen. Sie habe einen gesunden Sohn. In der Familienanamnese fand sich arterielle Hypertonie bei der Mutter, übergewichtig oder Obesität wie beim Bruder. Sein Vater ist mit 50 Jahren an Kolonkarzinom verstorben. Sie ist vollständig geimpft. Die Reiseanamnese ist unauffällig. Meine Verdachtsdiagnose lautet auf Laktoseintoleranz. Dafür spricht typische Symptome wie Einnahme Milchprodukte und differenzialdiagnostisch kommen Schuppruhe und Reisdarmsyndrom in Betracht. Zur Diagnostik würde ich bei der Patientin eine körperliche Untersuchung durchführen. Was sagten Sie in Körperleon? Eigentlich erwarte ich keine besonderen Befunde im Laktoseintoleranz. Danach würde ich eine Laboruntersuchung durchführen, um Blutbild, Entzündungswerte und Thyroidwerte T, 3, T, 4, T, S, H, zu bestimmen. Es könnte Hypothyreose sein. Um eine Hypothyreose auszuschließen, würde ich diese Laboruntersuchung durchführen. Als apparative Diagnostik würde ich gegebenenfalls Magenspiegelung oder Magenspiegelung Koloskopie durchführen. Okay, Magenspiegelung im Fachbegriff. Was meinen Sie? Endoskopie. Ösophagogastro. Ösophagoduodenoskopie. Ja, Entschuldigung. Ösophagoduodenoskopie. Okay. Sollte sich meine Verdachtdiagnose bestätigen, würde ich Mischprodukte Verzicht empfehlen und Ernährungsberatung empfehlen. Ja, das war alles. Hat der Patient schon eine Laktosfree-Diät ausprobiert? Ich habe diese Frage nicht gestellt. Bei der körperlichen Untersuchung werde ich fragen. Oder hat der Patient immer Durchfall, wenn er Milchprodukte annehmen? Wissen Sie? Ja, nach der Milchprodukteeinnahme hat sie immer ähnliche Beschwerden, Durchfall und krampfartige Schmerzen. Okay. Denken Sie an eine Laktosbelastungstest für Patienten? Ich kenne nicht diese Test. Nicht. Okay. Ja. Ja, jetzt ich erinnere mich daran, ja. Ja, wie können Sie die bestimmte Diagnose so stellen? Nach Mischprodukteeinnahme sollten wir Immunglobulin A Werte Immunglobulin A Werte zu bestimmen. Oder? Okay, die andere Operasyon. Warum machen Sie eine Ösophagogastroödenoskopie? Erwarten Sie für Laktoseintoleranz eine bestimmte Um eine andere mögliche Pathologie auszuschließen, werde ich Ösophagoduodenoskopie durchführen. Okay. Okay. Und war die große von Patienten? Sie ist 1,76 Meter. Muss man bei yanlış yazmak. Können Sie die Koloskopie aufklären? Ja, Koloskopie ist eine diagnostische Methode, mit der können wir Dickdarm oder Kolon darstellen. Koloskopie ist nicht nur eine diagnostische Methode, sondern auch eine therapeutische Methode. Wir können eine Polyp oder Gewebe entnehmen. Es ist eine schmerzhafte Untersuchung. Deswegen wir verabreichen Beruhigungsmittel. Die Patientin sollte vor der Untersuchung vorbereiten. Wir geben eine Diät. Nach der Untersuchung Entschuldigung. Nach der Untersuchung Die Patientin oder der Patient braucht eine begleitende Person wegen der Beruhigungsmittel. Okay. Ja. Yeah. Ja, diese Patientin leidet an Adipositas. Wir können Body Mass Index messen. Aber jetzt kann ich nicht. Was ist was mit? Body Mass Index bedeutet Kilogramm. Bölü ne demek Almanca da bilmiyorum. Rate gibi oluyor. Bak oran denebilir. Tarif Teilte edin. mit große, aber gross doppelte große. Öyle mi deniyor ben de bilmiyorum. Gross Red. kuadrat. Danke, danke Yavuz abi. Gross kuadrat. Sie empfehlen die Patienten eine laktosfreie Diät, oder? Ja, ich empfehle die Patientin laktosfrei Diät, Laktosverzicht und Ernährungsberatung und körperliche Belastung. Regelmäßige Sport. Warum die Patienten keine aus keine Gewichtsabnahme Ich habe diese Fragen auch nicht gestellt. Okay. Var mı başka sorularınız abiler? Kimsenin yok. Und Okay. guten Tag. Ich habe heute eine neue Patientin aufgenommen und ich möchte Sie vorstellen. Haben Sie kurz Zeit dafür, Herr Ja, habe Reyes? ich, bitteschön. Ja. Ich berichte über die 29-jährige Patientin Marina Novak, die 1,76 Meter groß ist und 150 Kilogramm wiegt. Die Patientin stellte sich bei uns, heute bei uns, mit seit 5 Jahren bestehenden Koligartigen, persistierenden, diffüsen, abdominal Schmerzen mit Wasserriger Diarrhoe vor. Außerdem klagte sie über Asthenie, Flatulenz und Meteorismus. Ja, die Patient ist aufgefallen, dass ihre Beschwerden nach dem Milchprodukteinnahme aufgetreten sind. Ja, Fragen nach Schüttelfrost, Nacktschweiß, Tachykardie, Nausea und Emesis wurden verneint. Bei der Patientin ist Polynosis oder Pollenallergie bekannt, die durch Pruritus und Schnupfen äußere. Sie ist vollständig geimpft. Vorerkrankungen sind unauffällig, bis auf einmal stationär Behandlung wegen Diarrhoe. Sie wurde wegen Tonsillitis im Kindesalter operiert. In der Sozialanamnese gab sie an, verheiratet zu sein und zwei ein gesund Kind zu haben, und sie lebt mit ihrer Familie. Sie ist Sachbearbeiterin. Ja. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Laktoseintoleranz hin. Differentialdiagnostisch kommen chronische entzündliche Darmerkrankungen, Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa oder Gastroenteritis sowie Kolonkarzinom in Betracht. Meine Verdachtdiagnose zu bestätigen, werde ich die Patientin körperlich untersuchen. Besonders bei der Palpation achte ich darauf, ob Abwehrspannung oder Druckdolenz, Klopfdolenz gibt und bei der Auskultation achte ich darauf, ob erhöhte Darmgeräusch gibt, ob erhöhte Darmgeräusch gibt. Und aparatif Diagnostik werde ich Abdomensonografi durchführen, um mögliche Tumoren oder intraabdominal Pathologien auszuschließen. Und gegebenenfalls werde ich Gastroözefagoduodenoskopi oder koloskopi durchführen, um mögliche Magen- oder Darmkarzinom auszuschließen. Und ja, werde ich auch natürlich Blut abnehmen. Besonders Entzündungsparameter möchte ich bestimmen lassen, um mögliche chronische entzündliche Darmerkrankungen auszuschließen, Nieren- und Leberwerte bestimmen lassen und Welche Parameter Elektrolyte. meinen Sie? Entschuldigung, Herr Roberts. Welche Parameter meinen Sie mit? Ja, CRP und BSG besonders werde ich bestimmen lassen als Entzündungsparameter. Und werde ich Wasserstoff-Atemtest und Laktoseintoleranztest bestimmen lassen, um mein Verdachtsdiagnose zu bestimmen. Okay, und würden Sie diese Patienten stationär oder ambulant behandeln? Ja, es geht um die Patientin. Wenn die Patientzustand ist nicht gut, werde ich stationär aufnehmen. Jetzt seit 3 Tagen hat die Patientin wasrige Diarrhö. Ich würde gerne stationär aufnehmen und einen Zugang legen und ausführlich Flüssigkeit verabreichen und gegebenenfalls werde ich Antibiotika verabreichen und natürlich Schmerzmittel durch Zugang verabreichen. Okay, und würden Sie ein Konsil anfordern? Ja, eine gastroenterologisches Konsil ist sinnvoll, um mein Verdachtsdiagnose zu bestimmen und Behandlung zu optimieren. Okay, Sie haben gesagt, dass Sie eine Abdominalsonographie durchführen. Also Ja. könnten Sie bitte Abdominalsonographie erklären? Ja, abdominal sonografi ist ein bildgebende Verfahren mit Hilfe Schwalwellen, Schwalwelle. Schwalwelle, Schwalwelle wurde bilden. Ja, das kann ich nicht vorstellen. Besonders intraabdominal oder Weichpathologien zu bestimmen, nutzen wir Sonografie. Sonografie hat ohne Strahlung und ohne Risiko. Es dauert zwischen 10 oder 20 Minuten. Patient liegt sich auf der Liegtisch und ja. Okay, gibt es ein Risiko oder Komplikationen bei dieser Untersuchung? Ja, diese Untersuchung ist risikoarm. Untersuchung. Gibt es keine Strahlung oder wir spritzen keine Medikamente ein wegen dieser Untersuchung. Deswegen die Risiko sind sehr wenig. Benötigt die Patientin eine spezielle Vorbereitung vor der Untersuchung? Ja, manchmal Harnweg zu beurteilen. Patientin muss ausführlich Flüssigkeit nehmen. Manchmal aber und für obere oder für Gallenblase zu beurteilen, Patient muss nüchtern sein. Aber ja, wegen eine Blutung oder wegen eine Trauma keine Vorbereitung ist nötig. Okay. Sie haben gesagt, dass eine Kolonkarzinom als Differentialdiagnose kommt. Welche Symptome sprechen für eine Kolonkarzinom und welche sprechen gegen Kolonkarzinom? Die Patientin hat 2 oder 3 Kilo abgenommen. Das kann sprechen für ein Kolonkarzinom und hat zuständig Diarrhö. Manchmal Kolonkarzinom kommt mit Diarrhö, aber die Patientin hat seit 5 Jahren Beschwerden, das spricht gegen Kolonkarzinom, chronische Probleme. Nur ich möchte ja als Differentialdiagnostik, ich habe gedacht, Kolonkarzinom. Okay, was denken Sie an B-Symptomatik bei dieser Patientin? Ja, B-Symptomatik hat, Patient hat kein B-Symptomatik, Beispiel kein Fieber, kein Schüttelfrost, kein Nachtschweiß, diese Symptome auch sprechen gegen Kolonkarzinom. Ich würde Okay, sagen. hat die Patientin ein Risiko für eine Kolonkarzinom? Risiko für Kolonkarzinom im Familienanamnese gibt es kein Kolonkarzinom. Aber Doch, der Vater, oder? Vater leide an Kolonkarzinom, ja. Ja, Entschuldigung, ich habe falsch geschrieben, Herr Oberarzt. Ja, die Familienanamnese spricht für eine Kolonkarzinom, ja, das ist ein Risiko für Kolonkarzinom für Patienten. Okay, gut. Und Sie haben gesagt, dass Sie eine Koloskopie durchführen. Ja. Könnten Sie bitte Koloskopie erklären? Koloskopie ist ein bildgebendes Verfahren, besonders Dickdarmspiegelung. Mit Hilfe ein Schlauch, flexibel Schlauch und Kamera und Licht führen wir durch After ein. Die Instrument führen wir durch After ein bis 12 Fingerdarm und beurteilen wir die Kolon und 12 Fingerdarm Krankheiten. Ob ein Karzinom gibt oder entzündliche Prozess können wir beurteilen. Können wir mit Hilfe Koloskopie Blutungsstillen und Gewebeprobe entnehmen. Sollte sich die Patient natürlich vorbereiten. Vor 2 Tagen Patient muss nur mit flüssiger Ernährung ernähren und vor 1 Tag Patient muss Abführmittel einnehmen und ihre Kolon entleeren und mindestens 8 Stunden muss die Patientin nüchtern sein. Ja, ohne Wasser, ohne oder 12 Stunden kann nicht Wasser oder Flüssigkeit nehmen. Welche Komplikationen können wir sehen? Ja, während einer Koloskopie können wir Kolonperforation oder Darmperforation sehen, ich kann sagen. Und manchmal natürlich Infektionen kann sein nach dem Koloskopie oder ja. Ja, genau. Nachblutung können wir auch sehen. Ja, Ja, BMI. okay. Kennen Sie BMI? BMI ist Body Mass Index. Das ist ein englischer Fachbegriff. Das beurteilen wir die Adipositas. BMI bedeutet Gewicht geteilt durch Gross Quadrat. Und wenn die Ergebnis ist zwischen 20 und 25, das ist Normalbereich. Zwischen 25 und 30 bedeutet Übergewicht. Und über 30 bedeutet Obesität, Adipositas. Und über 40 bedeutet tödliche Adipositas. Und weniger als 20 bedeutet Untergewicht. Okay, gut. Körpergewicht in Kilogramm geteilt durch Körpergroß in Meter Quadrat. Gut. Okay. Sie haben es gut gemacht. Ich gratuliere Vielen Ihnen. Dank, Herr Roberts. Gut. Herr Oberarzt, wir haben heute einen neuen Patienten aufgenommen. Und ich möchte mit Ihnen gerne den Patienten vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, bitte. Es handelt sich um Frau Maria Novak. Sie ist 29 Jahre alt und 1,76 Meter groß und 170 Kilogramm schwer. Sie stellte sich heute bei uns wegen seit 5 Jahren bestehende krampfartige, drückende, dumpf, abdominal Schmerzen vor. Die Beschwerden treten nach Aufnahme von Milchprodukten auf. Sie ist deswegen diese Beschwerden letztes Jahr bei ihrem Hausarzt gewesen. Die Einnahme von Metoprolol hat keine Verbesserung gebracht. Die Beschwerden gehen mit Asthenie, Meteorismus, Flatulenz einher. Außerdem sie klagte über wasserig Diarrhoe seit 3 Jahren. Die vegetative Anamnese ist auffällig bis auf Inappetenz und Insomnie. Es sind keine bekannten Vorerkrankungen bekannt. Die Patient wurde mit 5 Jahren aufgrund einer Diarrhoe mit stationärer behandelt. Bei Patienten wurde eine Tonsillektomie mit 8 Jahren durchgeführt. Sie allergisch gegen auf Pollen und die äußert sich mit Pruritus und Rhinitis. Sie ist nicht Raucherin. Sie trinkt eine Flasche Bier und eine Flasche Schnaps gelegentlich. Drogenkonsum wurde verneint. In Familienanamnese teilt sie mit, dass der Vater mit 50 Jahren an Kolonkarzinom verstorben. Die Mutter hat arterielle Hypertonie. Sie hat einen Bruder, der Übergewicht hat. Entschuldigung, sie ist vollständig geimpft. Reiseanamnese ist unauffällig. Sie ist Steuerberaterin und verheiratet. Sie hat ein Kind und ist gesund. Sie lebt mit ihrer Familie. Ich gehe von einem Verdacht auf Laktoseintoleranz aus. Da die Patienten dafür typische Symptome aufweist, die Patientin berichtete, dass die Beschwerden nach Aufnahme von Milchprodukten auftreten. Das ist sehr besondere Beschwerden für Patienten. Und außerdem sie leidet unter wasserige Diarrhoe und Blähungen, Flatulenz, Meteorismus. Das Sprechen für Laktoseintoleranz. Als Differentialdiagnose kommen Gastroenteritis, Morbus Crohn und Zöliaki aus in Betracht. Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, würde ich den Patienten zuerst die Vitalparameter überwachen. Dann würde ich den Patienten körperliche untersuchen. Bei der körperlichen Untersuchung achte ich darauf, ob Druckschmerzen, Lastschmerzen, Abwehrschmerzen vorliegen. Außerdem auskultiere ich die Patienten, ob abdominal Geräusche verminderte oder erhöhte. Neben körperliche Untersuchung wäre Laboruntersuchungen sinnvoll, um umfassende diagnostisch zu gewährleisten. Dabei würde ich Blutbild, Entzündungsparameter und Elektrolyte, Lebewerte, Nierenwerte, Bestimmen lassen. Des weiteren würde ich die Patienten Sonografie des Abdomens durchführen, mögliche andere Veränderungen auszuschließen. Gegebenenfalls würde ich den Patienten CT des Abdomen durchführen, mögliche abdominal patoloji auszuschließen. Es ist sehr wichtig, den Patienten Laktose Toleranz Test zu führen. Wenn sollte sich meine Verdachtdiagnose bestätigen, würde ich die Patienten ambulante behandeln. Milchprodukte zu vermeiden ist es sehr wichtig behandelt Methode. Ja, wenn außerdem würde ich die Patienten eine gastroenterologische Konsil anordnen, meine Therapie zu optimieren. Wenn Sie mit dieser Vorgehensweise einverstanden sind, würde ich mit den geplanten Untersuchungen fortfahren, Herr Oberarzt. Herr Kollege, wie können Sie chronische Darmentzündung ausschließen? Ja, chronische Darmentzündung auszuschließen, würde ich den Patienten eine Koloskopie durchführen. Darmwand gibt oder andere Entzündungsparameter gibt. Außerdem wurde ich bei der Koloskopie eine Gewebeprobe entnehmen. Können Sie uns Koloskopi aufklären? Ja, Koloskopie ist eine bildgebende Untersuchung, bei der wir Kolonerkrankungen beurteilen können. Dabei wurde ich Gewebeprobe entnehmen. Die Untersuchung hilft uns, die Erkrankungen wie Morbus Crohn, ulcerativ kolitis, Çölyaki, Kolonkarsinoma und andere Kolon Probleme zu erkennen. Das ist eine unangenehme Untersuchung. Deswegen sollte der Patient ein Schlafmittel nehmen, damit während die Untersuchung schlafen kann. Vor der Untersuchung sollte der Patienten mindestens 12 Stunden nicht essen und trinken. Vor der Untersuchung am Abend und morgen können wir dem Patienten eine Abführmittel geben, Dickdarm zu entleeren. bei der Untersuchung führen wir eine Schlauch mit einer kleinen Kamera durch After bis Kurumdarm oder Kurumdarm wir haben eine Chance bei der Untersuchung eine Gewebeprobe entnehmen, um Labor zu untersuchen. Nach der es gibt es es sind es sind wenige Komplikationen wie zum Beispiel Blutung oder Verletzung. Nach der Untersuchung sollte der Patienten nicht wichtige Entscheidung treffen, zum Beispiel selbst Autofahren oder wichtige Vertragen unterschreiben. Ich empfehle dem Patienten eine Begleitperson zu mitbringen, da der nach der Untersuchung nach Hause bringt. Die Untersuchung in manchen Fällen können statt Essen andere Untersuchungsmethode, zum Beispiel CT des Abdomens oder MRT des Abdomens verdin können, duş geführt verdin, aber abhängig vom Krankbilder. Herr Kollegen, würden Sie in diesem Fall ARCP durchführen? Ich habe nicht RGP. verstanden. Würden Sie Dönem. in diesem Fall ein RCP, RSP Ha, durchführen? ja, ich verstehe. RSP, ja, jetzt ich denke nicht besondere Untersuchung für diesen Fall, aber ich habe keine viel Erfahrung über dieses Thema, Herr Oberarzt. Nach der Prüfung werde ich dieses Thema nachschlagen. Was beachten Sie in diesem Fall in der Sonografie? Sonografie. Ja. Ja, Sonografie. Was beachten Sie? Ja, in diesem Fall erwarte ich den Sonografie viele Blauungen oder aber gibt es keine bestimmte Veränderungen gibt, ich denke. Wir können mit Hilfe Sonografie intraabdominale andere Pathologien ausschließen. Wiederholen bitte, ich habe nicht Wir können mit Hilfe Sonografie Ja. intraabdominale Pathologien ausschließen. Andere. Ah, ja. Andere Pathologie, Ja. ja, wir haben nicht. Ich habe nicht verstanden, Herr Oberst. Okay.